War nur so eine Idee. Ja, meinst du jetzt nicht, dass sie sich unterwegs was besorgen müssen? Also Roland, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal ab, denn nächste Woche Samstag kommt ja der zweite Teil, wie immer um 16.05 Uhr hier auf SWR 2. Und das war das Kopfkino für heute mit Nicola Müntefering und Roland Wagner. Und schaut euch ruhig mal im Atlas an, wo die Antarktis ist. Das ist schon verdammt weit weg. Euch noch ein schönes Wochenende. Und wir haben jetzt auch noch die passende Musik dazu gefunden von der Gruppe Midnight Oil. Das Stück heißt Antarktika. Und bei denen klingt die so. There must be one place left in the world where the mountains meet the sea. There must be one place left in the world where the water's real and clean. One place left in the world. Left in the world where the skin says it can breathe. Left in the world. There's gotta be one place left in the world to solitude, one distance and the relief world. There's gotta be one place left in the world.